Die Einweihungsfeier für den Pilzkulturbetrieb Pyongyang fand am 31. Oktober statt. Daran nahmen der Vorsitzende des Kabinetts, Park Bong-zu, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, Erbauer, Belegschaft des Betriebes und Werktätigen in der Stadt Pyongyang teil. In seiner Einweihungsrede unterstrich der Vorsitzende des Kabinetts, der Pilzkulturbetrieb Pyongyang sei ein rühmenswertes Bauwerk des Zeitalters der Partei der Arbeit Koreas, in dem im Einklang mit der Forderung der Partei nach der Verwissenschaftlichung, Intensivierung und Industrialisierung der Pilzzucht, das integrierte Produktionssystem und das System für die Verbreitung der wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse perfekt geschaffen worden seien und ein wertvoller Reichtum, der zur Verbesserung des Volkslebens groß beitragen werde. Alle Funktionäre und Arbeiter des Pilzkulturbetriebes Pyongyang sollen gemäß dem erhabenen Willen des verehrten Genossen Kim Jong-un zur Volksliebe ihre Weisheit und Leidenschaft dafür einsetzen, das Volk mit schmackhaften und nährstoffreichen Pilzen in größeren Mengen zu versorgen.